Die Glückwunschdelegation der Japan-Koreaner zu Ehren des Tages des Leuchtenden Sterns unter Leitung des Beraters des Zentralpräsidiums des Generalverbandes der Japan-Koreaner, Ri Gi-sok, die am 11. Februar in Pyongyang eintraf, legte an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude Blumensträuße nieder und verbeugte sich davor.